Wir heben ab ins turbo-mega-starke Wochenende. Es gibt Action und Fun ohne Limit. Say yeah! Say yeah! Abschwimmer Spezial mit Charlie 2000. Attention! Keeps to resist the beat through the rave. Keeps to resist the beat through the rave. Kicking wild with the fuel. Keeps to resist the beat through the rave. Secret. Keeps to resist the beat through the rave. Bump the volume. Kicking wild with the fuel. Kicking wild with the fuel. Keeps to resist the beat through the rave. Kicking wild with the fuel. You can jump when the beat gets rough. Check it out, yeah, the hit house sick. Keeps to resist the beat through the rave. Kicking wild with the fuel. You can jump when the beat gets rough. Wir haben gleich 22:06 Uhr. Es ist wieder Freitagabend und ich sage Hallo Nachtschwärmer. Wir haben keinen Aufwand, keine Mittel gescheut. Volle Power nach 22. Ah, wann kannst du losgehen? Ich kann's kaum erwarten. Los geht's, die Ohren anlegen und dann schneller. Power, Power Play. Music Power. The beat! Ganz neues Split heißt die Gruppe. Hey DJ! Nachtschwimmer, wir haben wieder jede Stunde ein Gewinnspiel, ganz klar. Und jetzt wird es langsam Zeit, die Gäste hier festzustellen, wer hier ist. Ich sehe fast noch niemanden. Peggy, wo ist dein Mann? Wenn ihr jetzt ganz aufmerksam lauscht, hört ihr tatsächlich die Schritte des Versagens. Die Schritte des Versagens, die höre ich jetzt schon. Achtung, aufgepasst, ihr willenlosen Großstadthühner, haltet euch bereit. Dr. L hat alles vorbereitet. Yay! Wo fängt das Grauen an, zu grausig zu werden? Jeden Freitagabend nur bei dir. Das wird mit Sicherheit furchtbar. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos. Adrenalin pur. Ortungsprogramm für Internetadressen aktiviert. Willkommen im VSI Hauptcomputer. Bitte Codeschlüssel eingeben. Überprüfung. Codeschlüssel in Ordnung. Sie haben Zugriff auf den Netzwerkknotenpunkt. Zugriff verweigert. Zugriff gewährt. Ich wusste es doch. Und damit ist klar, www.charlie2000.de. Unsere Internetseite ist eröffnet. Party time. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition. Protect your mind into seconds. the max while we listen to the sex. Sex with an A, I mean by the way. Cause sex with an E, well we will see. Baby come on the floor, it's a double, you get more. Anywhere, any place, anything, any race. Listen to your song, grab your friends and party on. Higher, higher, people get on fire. Life your desire, don't like a liar. Feel the sex, hear the beat, uh-huh. Coming straight from the street, uh-huh. And the voice that you feel is by MC Rosalie. We've got the power, let the music in your feet. We've got the power, move your body to the beat. We've got the power, let the music in your feet. Say the one, two, three, four, baby, do you wanna feel the heat? Body to the beat, music in your feet. So go, baby, baby, go, feel the juice, let it flow. Body to the beat, music in your feet. Say the one, two, three, four, baby, do you wanna feel the heat? Sex to the beat, let the bodies erupt, this is all what they need. Move, move, shake your body groove, put your hands in the air, shake it there in the air. Kicking, jumping, digging, pumping, tricking, confusion, licking, seduction. Lose your control, feel your body, feel your soul, with a blink of an eye, you'll be high in the sky. So go, baby, baby, go, feel the juice, let it flow, let the other people know, this is the show. One more time, we will groove to the tone that descends from the saxophone. We've got the power, let the music in your feet. Wir haben 22.24 Uhr. Von hier mit der besten Musik, Radio Regenbogen. Das war der Startschuss, ein sauberer Sprung. Ja, die Konkurrenz schaut in die Röhre, jetzt ein kleiner Kopf voran. Darfen Sie ihr wisst Bescheid, Nachtschwärmer, ihr wisst Bescheid. Unser erstes Gewinnspiel. I remember radio. 0138 8000. Have an earthquake a few. Wir suchen 5 Interpreten. Wie schön. Das Spiel beginnt, die Spannung steigt. Es ist die Kurz vor einer Explosion. Ja. Seid ihr bereit, noch schwer? Und alle, die sich noch zugeschaltet haben, hallihallo. Satellite control, satellite control. We're now in the approach phase, everything looking good. 1400 feet, still looking very good. We're 3 minutes away. 1, 2, 3, 4. We're 3 minutes away. Between the knees. Wir suchen in diesem Zusammenschnitt fünf Interpreten. Na, schon mal zwischenzeitlich gleich 22 Uhr und 38. Wir haben nämlich heute nicht nur, weil ja morgen Feiertag ist, das muss man ja gebühren feiern, nicht nur House-Gewinnspiele, also Hausmusik in die Musikrichtung. Wir haben auch was ganz anderes noch. Lasst euch überraschen. Yeah! kennen ja viele. Hey! Aber das müsste reichen, Nachtschwimmer. Jetzt möchte ich es wissen. 0138 8000. Die geballte Ladung für Leute mit Power. Radio Regenbogen. Was für eine Dröhnung. Spezial. Yeah. Oh, meine Leitungen glühen so derart und Kelly regt mich wieder auf hier. Sie möchte unbedingt ihre Seiten selbst im Internet sehen. Auf unserer Seite, auf meiner Seite, ist jetzt auch Kelly mit mehreren Bildern. Sogar Real Audio Filmchen sind drin. Aber alles angezogen, ganz klar. Oh, Kelly, das wäre was, ja? Hallo, ich bin jetzt in Basel gelandet bei Moray, ja? Ja, genau. Ja. Moray, hast du mir 5 Minuten reden? Okay. Lass mal hören. Ricky Martin. Richtig. Wengerboy? Ja. Paffendorf? Paffendorf, genau. Storm? Haben wir schon 4. Run DMC, falls Chase Nevins. Wow, das ist ja richtig! Hallo Schweiz, hallo Basel, dranbleiben! Super! Und wie es sich gehört, werden wir beim Oktoberfest. 1, 2, 3! Guten Geschmack. Das hält man ja im Kopf nicht aus. Voll cool. Party! Dann klappt's auch mit dem Nachbarn. Nachtschwärmer, Spezial, Deepage Mode.

scheint auch nicht die Sonne, dann sind wir trotzdem froh. Wir hören Charlie 2000, das scheint das Radio. DJ Test. fate. A lot of sound provided by Jam James on a flex. Guess what's coming next? A dope rhyme by the DCX on the mic to engage in a rope. Pump the pound sound well, I can connect and go. Just for you and your crew, so you can taste the rhythm from this Latin acting phrase. As it takes control of your body and soul, feel the physical change and you can go. You can't stop what starts to take place. Your body starts to groove to the dirty go face. That's what happens as you can see. Now let the crew explain the Latin acting. Wir haben 23.15 Uhr und das war jetzt für alle Freestyle-Freunde. Wir heben ab ins Turbo-Mega-starke Wochenende. Welcome. Ins Wochenende mit allerbester Und ich sag hallo, Lachschwärmer. Hey, Lust auf was Neues? Neu. Na geil. Hey, was Neues? We'll be right back. geniert auf heiße Spuren und verbiegt euch garantiert eure tollen Frisuren. Ist einfach unbeschreiblich. Seid ihr auch okay, Nachschwör? Dann geht's los fürs nächste Gewinnspiel. Wir suchen nämlich wieder 5 Interpreten. Das war jetzt ein Zeichen. That's nasty! 60 Sekunden. Krieg ich mal einen kurzen Soundcheck, bitte? Und da kommen jetzt nämlich die absoluten Knaller. Null. Please call me. Call me, please. 0128 8000. There are two main things that make a party swing. One is if the DJ is in a good mood, and the other is if he's got a good crowd. Well, let me tell you now, this DJ is in a great mood, so the rest is up to you. Mr. Bombastic. We want some bombastic, romantic, fantastic lover. Shut it! Mr. Lover, lover. Now Mr. Lover, lover. Girl. Mr. Lover, lover. Now Mr. Lover, lover. She called me Mr. Bombastic. Send me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Lover, lover. Call me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Lover, lover. Just like a silk, soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover, now take me thin or filled with my sexual physique. You know me well, Bill, do me, oh my, well, well, can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Girl, you captivate my body, put me under a spell. With your couscous perfume, I love your sweet smell. You're the young girl who can ring my bell and I can take rejection. So you tell me go to hell, I'm bombastic, tell me fantastic. Me on me box, she says I'm Mr. Rowe. Romantic, call me fantastic. She touch me on me box, she says I'm Mr. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. verstehen uns nur um wie ich kann und will dir nichts mehr geben. Ich hab keinen Bock auf Kompromisse, ich lebe mein eigenes Leben. Wir streben auseinander, wenn du sagst, ich sei kalt. Du mir noch dazu erzählst, ist das nur mir deine Liebe galt. Ich will kein Hals, keine Ketten, all das hält mich zurück. Ich kann dir gar nichts versprechen, weil die Last mich erdrückt. Jedes Stück von dem Glück, das meine Seele befreit, komm nur zurück, wenn ich allein bin. Ich weiß, es ist so weit, die alten Zeiten zu beenden, die wir mal hatten und nicht mehr haben und unsere Träume zu begraben. Ich kann nicht auf dich warten, Taten überzeugen mich und nicht sinnloses Gerede. Ich gehe jetzt meine Wege und mach, wofür ich lebe. Ich strebe nach dem Licht, ein Licht, das ich verliere, wenn ich weiter auf dich warte. Dieses Leben ist Bach. Ich schätze, es war halb acht, doch ich war hellwach, als mich Anna ansah, anlacht. Ich dachte, sprich sie an, denn sie sprach mich an, die Kleidung ganz durchnässt. Klebte an ihr fest, die Tasche in der Hand, stand sie an der Wand. Die dunklen Augen funken wie eine Nacht in Asien, Strähnen im Gesicht, nehmen ihr die Sicht. Mein Herz klopft, die Nase tropft, ich schäme mich, bin ihm und nicht dämlich, bin bin nämlich eher schüchtern. Ich bin Anna, sagte sie sehr nüchtern. Ich fing an zu flüstern, ich bin Max aus dem Schoß der Kolchose. So eine Katastrophe, das ging mächtig in die Hose. Macht mich lächerlich, doch sie lächelte, ehrlich war man. Sie, der Anna, war ein Hip-Hop-Fan, yeah. Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken. Nie wir uns begegnen, kann ich nicht ablenken. Nass bis auf die Haut stand sie da. Uns war es laut und wir kamen uns nah. Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken. Nie wir uns begegnen, kann ich nicht ablenken. Nass bis auf die Haut stand sie da. Skyline of the city. How loud, quiet nights in the midst of crime. How next door to happiness lives sorrow. And signals of solution in the sky. A city of justice, a city of love, a city of peace for every one of us. We all need it, can't live without it. A Gotham City, oh yeah. How sleeping awake because of fear, oh yeah. How children are drowning in their tears. How we need a place where we can go. A land where everyone will have a hero. A city of justice, yeah. A city of love. 0128 8000. For every one of us. Cause we all need it, yeah. Can't live without it. A Gotham City. Too far, it's way too late to save my Also das müsste jetzt reichen, Nachtschwärmer. Ruf mich an. 018-8000. Narrow escape, or watching young life shape. It's in minor keys, solutions and remedies. Enemies becoming friends when bitterness ends. This is my church. This is where I heal my hurts. It's in change, the poetic justice of cause and effect. Respect, love, compassion. This is my church. This is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ. This is my church. This is my job. Das ist also der Remix von der Nummer 1 der Dance Charts von Bertha Gard, also DJ. Mach mal, bei mir überschlagen sich die Ereignisse. Anscheinend hat Peggy L. Viagra heimlich irgendwo reingetan. Oh, dieser Horror. Nein, nein, nein, Peg, nein, ich kann nicht mehr. Meine Knie sind gut überströmt, ich bin zermatscht, ich habe deine Fingernagelspuren am Arsch. Peggy, was machst du da? Das war für mich die schönste Nacht seit dem Urknall. Die Radio von hier mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Jetzt werden die Knöpfe gedrückt, dass es nur so knallt. Anschnallen, festhalten, starten! Funktioniert. Voller Spieltrieb voraus! Seid ihr bereit, Nachtschwärmer? Aber da hat es dich reingelegt, Erl, ha? Blöde Schlampe. Und jetzt die große Superchance, Leute. Macht mit und gewinnt. Because I can do it. Unser Gewinnspiel. Hey! Und zwar jetzt Italo Spezial. Es gab mal eine Zeit, da waren die Italo-Songs, so wie heute die House-Songs, so derart dick drin. Und die Musikrichtung hieß damals Darum Italo, weil das meiste aus Italien kam. Hey! Woher ich das weiß? Er hat es mir gesagt. can do. We're just looking to the moon. I come from a world where the life is only distraction. Since you came, I knew you were the one.

Sebastián Orellana, después de separarse de su amada Manuela, resolvió dedicarse a la meditación trascendental. De esta época es su bolero opus 4 en do menor sostenido. Mikrofon bitte. Al, bleib weg hier. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when I come? Er möchte sich wieder vordrängeln. Bad boys, bad boys. Ja, danke, Al, danke. Wir heben ab ins Turbo mega starke Wochenende. Welcome. Ins Wochenende mit allerbester Laune. Wir heben ab ins Turbo mega starke Wochenende. Welcome. Ins Wochenende mit allerbester Laune. Und ich sag Hallo Lachschwärmer. Hey, Lust auf was Neues? Neu. Na geil. Hey, was Neues? We'll be right back. darf ich nebenher nochmal daran erinnern, unser Internetgewinnspiel Nachtschwimmer. Der Gewinner, heute der Gewinner, es ist ja ein Bild, das entstellt ist von einem ganz bekannten Schauspieler. Der erhält 10 Megabyte Webspace mit eigener Subdomain und eigenem E-Mail. Hä? Wie finde ich das? Adresse auf dem Webdesign und Fire-Server steht hier. Also auf jeden Fall charlie2000.de. Da müsst ihr rein und wie gesagt ins 7. Gästebuch eintragen, was ihr meint, wer das wohl ist in diesem entstellten Bild. Ich sage dazu, ein ganz bekannter Schauspieler. Der Peggy Bundy fährt voll auf ihn ab auch. Kriegt's raus, surft rein. Dann sind da noch Bilder drin von unserer lieben Kelly. Ganz neu, eine jede Menge Bilder. Da freut sie sich, Kelly. Ha? Hey, ganz neu. Man macht das ja extra nur, dass ich mal mit Kelly ausgehen kann. Irgendwie muss ich es da mal schaffen, oder? Ja, gib's zu, du willst nur was von meiner Tochter, um von meinem Geld zu leben, wie meine nichtsnutzige Frau. So ist es, ja. Thema Blondies, hallo, hallo. Was macht man zum Beispiel, wenn eine Blondine im Kreis läuft? Na, schon mal. Ganz einfach. Das andere Bein auch festnageln. So ist es, genau. Oder was sind die 4 schwersten Jahre einer Blondine? Das ist die zweite Klasse. Jetzt reicht's schon wieder. Jetzt bin ich schon wieder unten durch. Danke, das war eigentlich alles nur für Kelly. Kelly, ja? Derselbe Witz, derselbe Geruch, dieselbe Unterhose. Jetzt kommt die Werbung! Kapische! Auf heiße Spuren und verbiegt euch garantiert eure tollen Frisuren. Ist einfach unbeschreiblich. Hör gut auf. Hör zu und mach dich frei. Seid ihr auch okay, Nacho? Dann geht's los fürs nächste Gewinnspiel. Wir suchen nämlich wieder 5 Interpreten. Das war jetzt ein Zeichen. That's nasty! 60 Sekunden. Krieg ich mal einen kurzen Soundcheck, bitte? Und da kommen jetzt nämlich die absoluten Knaller. Null. Please call me. Call me, please. 0128. There are 2 main things that make a party swing. One is if the DJ is in a good mood, and the other is if he's got a good crowd. Well, let me tell you now, this DJ is in a great mood, so the rest is up to you. To crawl inside, and when I sometimes close my eyes, my mind starts spinning around. Love is a baby in the mother's arms. Love is your breath, which makes me a man. When I sometimes close my eyes, my mind starts spinning around. Haben einige gemacht. Ich grüße jetzt den Dieter aus Stuttgart-Möhringen. Hallo Dieter. Ja, hallo. Hast du mir 5 Interpreten? Ja. Da habe ich mal ungewöhnlich langsame Sachen gebracht. Das ist man gar nicht gewöhnt von mir. So, jetzt lass hören. Ja, das wäre also erstens wäre Shaggy. Das zweite wäre Bellbrook and Kendall. Ganz genau. Dritte wäre Kelly. Ja. Vierte wäre Freundeskreis. Richtig. Und fünfte habe ich Tic-Tac-Toe. Super, ganz toll. Super, danke. Er hat gewonnen, eine CD. Musik. Da bin ich wieder. Charlie 2000. Charlie 2000. Charlie 2000. Was gibt's in dieser Stunde? Was hast du für Überraschungen? Ne? Mann aus den Bergen verschnitt, du wirst staunen. Bin ich mal gespannt. Also alle mal herhören. Es ist sehr ernst. Ladies and Gentlemen, wir haben ernste Probleme. Einen Schwurf des Schreckens. Eine Party der Panik. Den gepflegten Blondinenwitz. Willkommen, liebe Freunde, euer Albtraum beginnt! DJ Test. die Adresse nicht? Das darf ja wohl nicht wahr sein. www.charlie2000.de Und wer noch kein E-Mail-Anschluss hat, der kann auch faxen. 0621 33 75 266. Aber jetzt kommt's. Ruby Trunk on the Night Train. Second Nature, so heißt der Song, auch ziemlich neu, von letzter Woche. Bei mir, oh, bei mir geht's rund, das glaubt ihr nicht nach Schwärmer. Bud Bundy, was gibt's denn schon wieder? Dad, ich habe Probleme mit Frauen. Ich auch, Bud. Ich finde einfach kein Mädchen, das mit mir gehen will. Also entschuldige, Bud, ich kann das einfach nicht glauben. Ich meine, sieh dich doch an. Hm. Naja, Aussehen ist schließlich nicht alles. Richtig, Bud, wie können wir einen trösten hier? Ich verstehe eigentlich nicht, warum die Tussis nicht angerufen haben. Denn ich bin cool. Oh ja, ich weiß, dass ich's bin. Ich hab den Test im Jugendmagazin gemacht. Da ist overcool. Achtung, den ganzen Abend Hochspannung. Hochspannung, den ganzen Abend. Wir Radio von hier mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Jetzt werden die Knöpfe gedrückt, dass es nur so knallt. Anschnallen, festhalten, starten! Funktioniert. Voller Spieltrieb voraus! Seid ihr bereit, Nachtschwärmer? Aber da hat es dich reingelegt, Erl, ha? Blöde Schlampe. Und jetzt die große Superchance, Leute. Macht mit und gewinnt. Because I can do it. Unser Gewinnspiel. Hey! Oh. Oh. Gleich wieder volle Stunde Nachtschwärmer. Vielen Dank fürs Mitmachen beim Gewinnspiel. Nächste Stunde geht es natürlich weiter, ganz klar. Und jetzt folgende Nachrichtensendung mit Ihrem Moderator Max. Hau rein, Maxi. Kurz vor eins das Wetter von hier. In der Nacht kühlt es ab auf 10 bis 6 Grad. Am Tage im Schwarzwald 10 Grad, im Rhein, am Rhein unten immerhin noch 15 Grad, rheinaufwärts 13 Grad. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei 40%, im Rhein-Neckar-Raum und im Südschwarzwald bei etwa 80%. Die weiteren Aussichten am Sonntag und Montag kühl, mitunter aufgelockert. Stark bewölkt kann es auch vorkommen. Es ist neblig trüb, aber nur wenig Niederschlag. Es bleibt also relativ trocken. Radio Regenbogen, 101,1. Nachrichten. Um 1 Uhr mit Max Lehrer. Die Radio von hier. Mit der besten Musik. Radio da. Die Sendung, die keiner hören will. Das schlechteste Ausfälle. Flops. Peinlichkeit. Entschuldigung. Das schlechteste. Die Sendung mit miesen Preisen, lausiger Musik. Und einem erbärmlichen Moderator. Charlie. Das Schlechteste. Echt. Elsen. hier seine Feier! Hier wird gefeiert. Im Namen aller Bandys auf der ganzen Welt erkläre ich diese Party als für das Volk geöffnet. Circa 7 Minuten. Super. Wenn ihr wollt, hier. DJ Sucking and Friends, Protect Your Mind, kennt ihr ja schon, aber hier habe ich den Remix. Nur für Nachtschwärmer. 1, 2, 3, 4. Hey, wow! Was war denn das? Das hört sich ja wahnsinnig an! Das ist ein absoluter Megaknaller. Das sehe ich aber auch so. Spitzenklasse. Wir haben 1 Uhr und 23. Hallo Nachtschwimmer, hier geht's ins Wochenende bei Radio Regenbogen. Immer freitags mehr am Charlie 2000. Und einen nichtssagenden Schuhverkäufer. Übrigens, unser Internetgewinnspiel. Der Gewinner, der errät. Kevin Costner ist übrigens nicht. Welcher Schauspieler das ist in dem verzerrten Bild, kann erhalten 10 Megabyte Webspace in einer Subdomain mit eigenem E-Mail. Ha? Ist das Angebot? Macht mit, schaltet euch rein! Wow! Heißer Sound und Super Action und schon rast er weiter. Wahnsinn! Mega Power, mega Spaß! Kids know the difference. Ich meine, die Adresse dürfte bekannt sein. www.charlie2000.de. Ecke. Jetzt kommt mein großer Blondinen-Rundumschlag. Natürlich alles betrifft das Kelly. Warum essen Blondinen keine Gewürzgurken? Antwort? Weil sie das Kopf nicht in, den Kopf nicht in das Glas bekommen. Okay, ich fange mit kleinen Sachen an. Oder? Es ist schon gut. Was tun Blondinen hinter ihre Ohren, um sich attraktiver zu machen? Was soll das wohl sein? Ihre Füße. Ja, finde ich echt attraktiv. Oder was macht die 14-jährige Blondine im Eros Center? Natürlich ihr Praktikum. Unverschämter. Oder warum haben Blondinen Sehschlitze in ihrer Lunchbox? Antwort, damit sie wissen, welche Tageszeit gerade ist. Das ist ja nicht normal. Oder was ist eine Blondine auf einem Wasserbett? Antwort, eine Bohrinsel. Es reicht langsam. Das ist wieder unmöglich. Oh, ich könnte noch ohne Ende bringen hier, aber dann laufe ich Gefahr, von der Kelly hier in die Zange genommen zu werden. Vielleicht noch die zwei. Was macht die Blondine als erstes nach dem Sex? Sie öffnet die Autotür. Oder wie macht eine Blondine nach dem Sex das Licht an? Sie tritt die Autotür auf. Oh, ist das wieder was. Hallo Blondies. Zu etwas ganz anderem. Was ist? Will er wieder zuschlagen? Na, so geht's ja nicht. Naja, lassen wir uns überraschen. Nun geht's los, Freunde. Genau, denn hier spielt die Musik und du machst dein Spiel. Los, geht das, heute macht es wieder Spaß. Unser Gewinnspiel. Es ist soweit, Ladies and Gentlemen, es wird heute keine Verlierer geben. Die Teilnehmer bitte Aufstellung nehmen. Denn gleich gibt's tolle Preise zu gewinnen. Ja. Seid ihr bereit, Nachtschwärmer? 01388000. Das ist wieder Ihr Nachtschwärmer-Spezial. Und wenn jetzt gleich mein Nachfolger dran ist, dann werde ich mich mit deinem Schuhverkäufer mal unterhalten müssen, ne, Al? Ha? Das ist echt eine Nachtschwärmer-Sendung. Ich schlaf gleich ein. Immer die leeren Versprechungen. Aber wenn du schon so schlau bist, lass mal was hören hier auf dir. Ich bin ein Schuhverkäufer, 49 Jahre alt. Ich habe ein rotes Monster, einen debilen Sohn und meine Dummfrau. Ja, ja, so ist es. Nein. Halt noch nicht so. Mir kommt die Suppe hoch. Schuhe! Gute Frau, Sie haben Füße wie ein Reh. Zwar nicht so graziös, aber dafür so behaart. Der Hufschmied ist gleich um die Ecke. Komm, Al, wir sagen schon mal Tschüss hier. Gute Nacht, mein Prinz. Meinst du mich? Sag gute Nacht, Superman. Oh, gute Nacht, Leute. Hey, Familie, alle zusammen den Bunny rufen. Ich kann ja kurz schauen, ob Viagra noch wirkt bei Al. Du Pick, mir ist langweilig. Wollen wir ein bisschen? Al, die Kinder sind hier. Na gut, aber merk dir, ich hab's dir angeboten. Bis zum Frühling. Und nächsten Freitag gibt's Power, dass es kracht. Kurz vor zwei ist es das Wetter von hier. Stellenweise Nebel heute Nacht. Ansonsten gibt es nur noch örtlich mehr Sonnenschein des Tags. Temperaturen derzeit 10 bis 6 Grad. Tagsüber im Schwarzwald um 15 Grad. Stellenweise im Rheintal auch drüber. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit im Rhein-Neckar-Raum 40, rheinaufwärts bis 70%. Die Aussichten am Sonntag und Montag sehr kühl, dabei mitunter aufgelockert, überwiegend aber stark bewölkt und neblig trüb. Regenbogen 101,1 Nachrichten.